Alter, hat er heute sein. Nee, hat er heute sein Twitter-Treffen? Nee. Die nächste Woche, ne? Ah, nächste Woche. Oh, gut, er hat ja jetzt auf Laien umgestellt. Vielleicht hat er noch ein paar technische Probleme. Wahrscheinlich muss er noch schnell die Lizenz für den App Store durchlesen, bis er das Laien dann kriegen kann. Oh, das kann aber dann dauern. Jo. Ich hatte noch keine Zeit dazu. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt Laien zulege oder nicht. Ich dachte, bei Apple gab es da so die Regel, nicht das erste Release, sondern immer erst eins später, was ja dann 2 oder 3 Wochen später kommt, oder? Verwechselst du das jetzt nicht mit Microsoft? Da war es der erste Service Pack. Aber nächste oder übernächste Woche gibt es doch dann Laien auf USB-Stick. Aha, okay. Also kannst du dann bei Apple für 50% mehr kaufen im Store. Okay, ja, stimmt. Stimmt, da war irgendwas. Dann machen wir doch das. Denke ich mal, sinnvoller, oder? Jo. Ich habe Mac, ich bin nicht gewohnt, dass ich mich entscheiden kann. Download oder USB-Stick? Download, tipptopp. Also so aktuelle Themen wie zum Beispiel Anonymous will beispielsweise dieses Anno Plus soziale Netzwerk im Gegenzug zu Google Plus gründen, oder? Ja, aber ein anonymes, wo du quasi keine Klartextnamen drin haben musst, so wie in Google Plus. Super. Wie macht man da dann ganz anonym seine sozialen Kontakte? Ich kenne dich zwar nicht, aber wollen wir? Ich finde die Idee aber irgendwie komisch. Ja, ich meine, das ist bei LinkedIn ja auch nicht anders. Ich habe da auch eine Anfrage aus China gekriegt. Ich kenne den guten Mann aber nicht. Hast du dann ihn geantwortet und gesagt, ja, bin ich einverstanden? Oder? Nö. Gar nicht reagiert? Nö. Ich meine, wenn jemand einfach nur ohne, ja, ich würde dich gern zu meinem Netzwerk hinzufügen und ich kenne den nicht, dann gibt es da, glaube ich, keine richtige Art zu reagieren, außer gar nichts zu machen, oder? Also das würde noch funktionieren. Dann muss ich meinem Spam-Robot beibringen, dass er immer noch in so einem Beisatz schreibt. Also ja, da muss schon irgendwie was Schlüssiges drinstehen, damit ich mich da rühre. Ja. Das ist ja wie bei den Facebook, wo man ja die Freunde kaufen kann für die Pages. Das sind ja auch immer wieder solche aus irgendwo, aus Usbekistan oder Südjemen, und die dann plötzlich mit einem Freund sein wollen. Gut, ja, das kannst du mit Twitter ja auch machen. Ja, das sind dann die Leute, die ja irgendwie 5000 Follower und 5000 denen man folgt haben. Das ist so eine 1:1. Ja, das Folgst du mir, dann folge ich dir. Heißt das dann nicht im Endeffekt, wir gehen mal alle kurz im Kreis? Daher also Circles bei Google. Ach, da kommt das her. Störe meine Kreise nicht. Genau. Also das kann mir eigentlich egal sein. Ich habe mich heute offiziell bei Google Plus gelöscht. Juhu. Dein Bild ist aber noch drin. Habe ich gesehen. Ja, es sind noch gewisse andere Sachen drin, aber das Google hat geschrieben, nachdem ich diesen Button gedrückt habe, ob ich denn das wirklich will und so. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte das. Und sie sagen dann, dass im Laufe der Zeit mit mehreren Wochen Verzögerung dann der Inhalt sukzessiv gelöscht wird. Müssen Sie die Daten zuerst noch suchen gehen? Haben Sie jetzt schon keine Übersicht mehr? Naja, ich glaube, das ist gar nicht mal so abwegig. Wir haben ja riesen Rechenzentren mit diversen Proxys und Caches und so weiter, damit das alles schnell abläuft. Und bis das alles durchgesickert ist, dass da auf einmal ein Account nicht mehr da ist, können, denke ich mal, schon ein paar Tage vergehen. Oder Sie sagen, dass Sie natürlich dann in der Zeit gemütlich dann eine Sicherung machen können. Also das Bild ist jetzt, aktuell ist es weg. Okay, also ich sehe es an dem Punkt, wo ich es gedrückt habe, habe ich es schon gar nicht mehr gesehen. Ich sehe nur noch, dass du männlich bist. Das reicht doch, oder? Die meisten Frauen wollen da aber ein Beweisfoto haben. Okay, also ich hätte jetzt sagen, sonstiges, gut. Aber ja, es war einfach ein Test und ich habe einfach festgestellt, also für mich persönlich ist Google Plus nichts anderes als eine verschönbesserte GUI von Facebook. Ja, also ich denke mal bei mir, das hat sich ja in der letzten Ausgabe schon angedeutet. Also ich denke mal, ich werde auch in den nächsten 1, 2 Wochen den Schritt gehen und da dann wieder rausgehen. Ja, ganz ehrlich, ich habe da gar keine Zeit für. Ich habe meinen Twitter, damit bin ich ordentlich schon beschäftigt und noch zusätzlich Google Plus zu pflegen. Ich weiß nicht. Und für mich stellt sich das irgendwie so ein bisschen dar wie ich auch damals schon gesagt habe, Twitter mit mehr als 140 Zeichen dann. Mit viel mehr, ja. Ja, und dann kommen ja noch diese automatischen Verlinkungen unten drunter, die haben ja auch nicht so richtig gepasst. Wenn man was schreibt, dann wird ja geschaut, was für Text sind da drin oder was für Wörter und dann wird ein passender Artikel automatisch drunter gelinkt und weiß ich nicht. Eben, das ist die Frage. Also ist es zwar nett, aber irgendwie die Zeit ist auch gar nicht dafür da und ich finde da Twitter eigentlich deutlich besser. Es ist auch irgendwie in der Art einzigartig, eben durch diese 140 Zeichen. Bei dir, Mart, wie warst du so produktiv in den letzten paar Wochen? Bei Was Google Plus. hm? Ich habe fleißig meine Kreise erweitert, aber selten was geschrieben und noch viel seltener was gelesen. Wurde jetzt aber doch in den letzten paar Tagen immer wieder angekreiset oder angeschrieben über das Ganze. Aber ich liebe Twitter und das ist mein Hauptding. Da hole ich mir meine Informationen raus. Ich liebe die 140 Zeichen, auch wenn es ja wirklich halt einfach beschränkt auf diese 140 Zeichen sind. Das finde ich genial. Geht schnell und einfach. Und ich Eben. behalte es, mein Google Plus Account, aber aktuell mache ich nichts wirklich da drin. Ja, mal schauen, wie sich das dann so ergibt, wenn dann die große Masse dann kommt, weil sie haben ja Ende gesagt, dass Juli. genau, weil da angeblich ja dann Google Games kommen soll, angeblich. Ja, sie wollen ja jetzt auch den Musikdienst online schalten. Stimmt, wenn man dann endlich seine eigene Farm bei Google haben kann und da rumgärtnern kann wie bei Facebook, dann wird das super laufen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ist ein soziales Netzwerk ohne Farm wie ein Betriebssystem ohne Patience? Ja, Für kommt die hin. Masse, ja. Deswegen wird sich ja dieses Anno Plus dann ja dann, dieser Name wieder, nie durchsetzen dann auch nicht, oder? Weil die haben ja dann keine Spiele oder spielen die dann mit den anonymen Spielen der Spiele, nee, jetzt. Die spielen dann Hacker und Ah. hacken irgendwas. Da gab es doch mal, wie war das, in den 80er Jahren gab es doch für den CBC dieses Hackerspiel, oder? Ja, oh, wie hieß denn das nochmal? Hieß das Hacker so? Ja. Das ging irgendwie so an mir vorbei. Beim ersten Codeknacken hatte ich dann schon irgendwie keine Lust mehr. Okay, vielleicht ist das dann Aufnahmebedingung, wenn du dann in diesen anonymen Netzwerk dort rein musst, musst du erstmal so typische Google-Rätselraten lösen und dann kannst du dort einen Account dir generieren. Das könnte natürlich gut sein. Oder irgendwie Cross-Site-Scripting-Attack aufrufen oder sonst irgendwas oder durchführen. Du wirst dann für positiv bewertet und bist dann in den Level aufgestiegen. Okay. Habt ihr das eigentlich mitgekriegt mit dieser Verlag VDM-Geschichte und Wikipedia oder ist das bei euch nicht so durchgedrungen? Ich war's nicht. Habe ich nichts mitbekommen, nein. Auch nicht, nein. So ein kleiner Verlag aus London? Ja, er ist also angeblich weltumspannend, riesengroß. Tausende von Leuten, die dafür arbeiten und so. Also Ja, also. sie verkaufen Bücher über aktuelle Themen und verlangen da unterschiedlich so von, sagen wir mal, 20, 30 Euro bis 60 Euro. Und wenn man dann die Bücher kauft und sich dann genauer anschaut, stellt man einfach fest, dass es eigentlich nahezu 1:1 Kopien von Wikipedia-Artikeln sind. Ah, okay. Heftig. Und ja, da gibt es anscheinend sehr viele weitere Verlagskonstrukte, die dann heißen irgendwie Alpha-Verlag, Beta-Verlag und solche Sachen. Und die verkaufen alle Wikipedia-Artikel als echte Bücher und da zahlst du dann dich dabei dumm und dämlich. Und Wikipedia kann nichts dagegen machen. Ja, ich meine, das gibt es ja auch, wenn man eine Firma gründet, dann kriegt man auch sehr viel sehr hochoffiziell aussehende Post für Handelsregister-Einträge, die nicht ganz Handelsregister heißen, wo dann halt davon ausgegangen wird, du wirst so viel zu tun haben mit deiner neuen Firma, dass du die Rechnung einfach zahlst und dann zahlst du für teuer Geld dann irgendwie so einen privaten Dienst, dass du da auf dieser Webseite dabei bist. Aber der keinen echten Wert eigentlich darstellt. Ja. Okay. Und so wie es aussieht, kann man da auch nichts gegen machen, weil also ich habe das ja jetzt schon zweimal hinter mir und da kam also jede Menge und jeder vernünftige Notar sagt ja auch, Handelsregister, kriegen Sie eine Rechnung, die kommt von mir, das mache ich, alles andere in den Papierkorb schmeißen. Die Frage ist ja jetzt an der Stelle bei der Wikipedia, in der Lizenz steht ja, glaube ich, drin, man darf das auch kommerziell alles verwenden und so weiter, solange die Quellen angegeben worden sind. Ich glaube, sowas steht in der Lizenz drin, oder? Richtig, ja. Können Sie ein Impressum reinmachen, da hast du es ja schon gekauft. Das wollte ich gerade sagen. Und ich meine, an der Stelle muss man ja ganz ehrlich sagen, ist das eigentlich in Ordnung. Ja gut, Sie haben es natürlich sehr dreist gemacht eigentlich, weil Sie haben sich einfach über die Wikipedia-Seite ein PDF generiert und dieses PDF ist dann 1:1 zum Buch geworden. Also mit auch Auszügen mit, das ist ein PDF-Auszug von Wikipedia. Also, ja gut. Ich meine, rein rechtlich gesehen, das Fernwarenabsatzgesetz abgreifen und lediglich, wenn Sie das dann beim Zurückschicken nicht wieder 1:1 ersetzen, dann haben Sie sich strafbar gemacht, oder? Ja, würde ich sagen, ja. Stimmt. Und dann ist es noch nicht mal die Geschichte, dass Sie es aus Wikipedia einfach rauskopiert haben, sondern dass Sie was verkauft haben. Der Kunde sagt, das habe ich aber vorher so nicht gesehen, das ist nicht okay und dann kann man es zurückgeben. Wahrscheinlich machen es dann die wenigsten Leute und dann sagen, ach komm, ich habe jetzt dafür bezahlt, gut ist. Die Frage ist, was passiert, wenn ich ein E-Book von denen kaufe? Kann ich ein E-Book zurückgeben? Wie war das? In Apple hat doch diese E-Book-Stores, also iBook und die ganzen Apple Spiele und was es da alles gibt in diesem Application Store und sie haben in ein Land, was war das? Irgendein Land war das, wo sie 7 oder 14 Tage Rückgaberecht garantieren müssen. Aber nur auf Druck von diesem Land. Martin, weißt du das vielleicht zufälligerweise? Ich habe irgendwas mal gehört, aber ich könnte es nicht mehr sagen, wo. Ja. Und das ist nur in diesem Land so. Also dort kannst du virtuelle Ware nach Kaufdatum 14 Tage wieder zurück abliefern. Also abliefern, naja. Und dann dein Geld wieder kriegen. Also generell ist es ja bei Apps so, dass du die mindestens eine pro Jahr zurückgeben kannst. Wenn du eine gekauft hast und irgendwie auf den falschen Knopf gekommen bist. Plötzlich eine Software für 100 Euro statt eine für 5 Euro gekauft hast. Das geht. Das geht, okay. Wenn nicht zu viel pro Jahr. Also bei Amazon ist, wenn du ein E-Book gekauft hast, hast du dann immer auf dem Kindle noch eine spezielle Seite, wo steht, haben sie aus Versehen den Button gedrückt und dann kannst du den Kauf rückgängig machen. Aber nur auf dem Kindle und dann ist Schluss. Ansonsten, wenn du dann über den Customer Support gehst und das machst, kannst du das auch machen. Aber wenn du dann das zu oft machst, sperren sie dir dann deinen Account. Dein Account, ja. Ja gut, aber du wirst doch garantiert irgendwo eine Vorschauseite haben oder so, wo du den Braten dann riechen kannst, oder? Man kauft ja nicht einfach ein Buch ohne irgendwie, ich brauche jetzt ein Buch über irgendein Thema und dann klicke ich dorthin und sage, das kaufe ich jetzt und macht doch keiner, oder? Es ist schwierig, also bei Amazon ist es ja so, kriegst du dort ja gratis Kapitel. Und wenn jemand das geschickt macht, dann sind halt die gratis Kapitel sehr klein und der Rest weißt du nicht, was dann da kommt. Aber wenn du natürlich ein bisschen Ahnung hast und feststellst, dass das E-Book gesamtheitlich, was bei Amazon ja angezeigt wird, 50 Kilobyte groß ist, okay, dann kann man davon ausgehen, dass dann nicht viel mehr kommt. Und prinzipiell müsste es dann doch auch eigentlich so sein, dass die Anbieter solche Leute dann aussperren, oder? Das finde ich jetzt witzig, weil dieser VDM-Verlag, wo wir vorhin drüber hatten, der bietet seine E-Books auch bei Amazon im E-Book-Store an. Und dann hat Verbrauchszentrale dort hingeschrieben und gesagt, sie sollen bitte das stoppen, Amazon. Und Amazon hat gesagt, das tun sie nicht, weil es könnte ja sein, dass eine gewisse Käufergruppe Interesse an diese E-Books hat und sie werden die trotzdem weiterhin drin lassen. Solange es gekennzeichnet ist? Es ist nicht gekennzeichnet. Es ist einfach als reelles, normales E-Book gekennzeichnet, ohne dass du weißt, dass der Inhalt von Wikipedia ist. Und wie sieht das mit Bewertungen aus? Also man kann ja, denke ich mal, die Bücher dann auch entsprechend bewerten. Du kannst sie bewerten, ja, und siehst dann auch, wie gut oder schlecht die abgeschnitten ist. Also das Typische, was sind es bei Amazon, 5 Sterne, oder? Ja, die werden doch dann wahrscheinlich ziemlich schnell nach unten gehen, oder, von der Bewertung. Möglich, ja. Also wobei, es passiert auch, also mir ist es einmal passiert, ich habe vor Jahren, weil ich eine wichtige Projektarbeit hatte und ich musste im Systems Management Bereich ein Dokument abliefern und da ich zu faul war, das Ganze zu schreiben, habe ich mich bei, ich weiß nicht, ob du den Verlag kennst, Green Verlag, die machen so Doktorarbeiten und so, und da habe ich dann für einen gewissen Betrag, ich weiß nicht mehr, was waren, 40 oder 50 Dollar oder Euro, habe ich mir einfach so eine Doktorarbeit in dem Teilbereich gekauft. Der war okay, aber ich denke mal, viele anderen machen das sicherlich auch in anderen Bereichen. Gutenberg? Wollte auch gerade sagen, hast du den Doktortitel noch? Genau. Eben, und ich denke mal, das machen mehr Leute, als man denkt. Jetzt bald nicht mehr mit der ganzen Dingsbums-Maschinerie, die da dahinter ist, solche Dings aufzudecken. Eben, weil du dann ja 1:1 dann sehen kannst, was da gibt. Also so was Hausaufgaben, Netzwerke und solche Sachen, was es da alles gibt. Erinnert mich schon wieder mal an South Park. Erzähl. Wo Cartman dann gemeint hat, ist doch alles kein Problem. Ich kenne da ein paar Mexikaner, die machen das alles ganz günstig. Dann war bloß das Problem, dass sie dann den Mexikanern den Auftrag gegeben haben, ein Essay zu schreiben. Okay. Und die meinten dann, yes, I wrote my essay. Er hat sich sehr gewundert, aber wir machen alles. Und sie standen dann ohne was da, ne? Naja. Gut, bei den ganzen Buchgeschichten, ich meine, solange es wirklich mit rechten Dingen zugeht, ist das okay, aber sobald das zu sehr nach Betrug stinkt, muss man halt gucken, ob da sämtliche Mechanismen dann wirklich daneben greifen. Mhm. Ich meine, wenn es Bewertungen gibt, wenn es ein Rückgaberecht gibt und so weiter oder die Bezeichnung dort irreführend ist, ich meine, gut, wenn dort einfach nur drin steht, Buch, das und das Thema, man nichts gesehen hat und man es einfach für teuer Geld kauft, ich glaube, da ist man dann auch irgendwo selber schuld, oder? Also beim Kindle ist es so, ich habe ihn jetzt hier gerade ausgetestet, du bekommst 5 Seiten und davon ist eines das Buch, also vorne der Einband, nachher kommen 3 Seiten im wie sagt man dem? Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. Und dann, jetzt können Sie das Buch kaufen. Ja gut, es kommt auf das Buch drauf an. Also ich habe jetzt zum Beispiel von Stephen King auch schon mal, okay, ich gebe es zu, ich habe es gelesen, ein Buch mir geholt und da hast du teilweise bis zu 30, 40 Seiten und dann sagt er, Sie müssen das Buch jetzt quasi erwerben oder so. Also es ist von Buch zu Buchtitel unterschiedlich. Genau, jetzt sehe ich, glaube, im zweiten habe ich schon 15, 17 Seiten. Ja, und richtig Text, nicht irgendwas Inhaltsverzeichnis und so. Also so kenne ich das eigentlich auch bei den letzten Büchern, die ich mir angeschaut habe. Da gibt's ja dieses Blick ins Buch, das ist so eine Ecke dann bei Amazon, da kann man dann draufklicken und dann entsprechend reinschauen. Und hat man eigentlich immer, also bei normalen, bei seriösen Büchern hat man dann halt wirklich 10, 15 Seiten. Teilweise sogar das komplette erste Kapitel dann drin, wo die Grundlagen und so weiter erklärt sind. Und das ist eigentlich ganz praktisch, um da wirklich mal reinzuschnuppern. Wobei früher war sogar in Anfang bei Amazon, konntest du ja sogar im Buch suchen und dann konntest du da so einen Trick machen, dass du sagst, in dem Kapitel, wo er gerade beendet, die letzten drei Zeichen oder die letzten drei Wörter, die hast du wieder gesucht und konntest du an der Stelle wieder weiterlesen. Aber stimmt, das geht jetzt nicht mehr. Das ist auch lange her, glaube ich. Ja, das war, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren, da, wo sie es gerade eingeführt haben. Was mich ein bisschen stört bei den Büchern generell, oder speziell bei den elektronischen Büchern, ist ja hier in Deutschland die Buchpreisbindung. Ich finde die immer unglaublich teuer. Ich meine, wenn die 2 Euro günstiger sind wie ein normales Buch, dann nehme ich das normale Buch. Weiß ich nicht, dann habe ich zwar tote Bäume auf dem Gewissen, aber ja. Du outest dich jetzt gerade. Ja. Es ist schwierig. Also es gibt, also ich muss sagen, ich mag beides. Ich mag mein Kindle und ich mag echte Bücher aus Papier, allein schon wegen Umblättern und das Riechen von dem Papier. Das ist irgendwas Sinnliches. Weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie speziell, aber ich mag's. Der Geschmack, ja. Aber es gibt halt Bücher, also zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche speziellen Bücher, die lese ich halt gerne irgendwie als echtes Buch. Zum Beispiel jetzt Herr der Ringe oder sowas, so ein richtig großes, dickes, schweres Buch. Aber andere Sachen, so leichte Lektüre auf dem Kindle ist schon was Tolles. Aber ich finde es, also die Buchpreise hier in der Schweiz als Beispiel, da gibt es teilweise Kindle-Bücher, die sind teurer als die Paperback-Ausgabe und das finde ich schon ein bisschen krass. Ja, an der Stelle macht es ja eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, letztendlich so ein elektronisches Buch, du hast keine Lagerhaltung, du hast keinen Versanddienste machen musst, Lieferungen und so weiter und so fort. Also ich meine, warum ist das teurer? Macht keinen Sinn. Eben, also ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und der sagt dann, ja, wissen Sie, man muss das Buch ja dann nochmal neu elektronisch aufbereiten und so. Und ich sage, das kann ich mich doch nicht vorstellen, weil ich denke mal, der Autor wird doch in der heutigen Zeit nicht mehr mit der Schreibmaschine schreiben. Also kann ich mir nicht vorstellen, die sind doch alle elektronisch vorhanden. Und das Elektorat muss da auch nicht nochmal bezahlen, das wurde ja schon quasi durchgelesen und für gut befunden. Deswegen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, das muss der Bruder von dem Verkäufer gewesen sein, der mir damals gesagt hat, ja, das serielle Kabel, das ist natürlich günstiger, aber bei dem USB-Kabel, da ist viel mehr Aufwand drin, weil das ist ja alles jetzt digital. Ah, okay. Oh, nee. Ja. Mhm. Ein USB-Kabel ist teurer, weil es digital ist. Hm? Okay, wie war das damals? Mir an der richtigen Adresse, ne? Ich würde natürlich auch nur das gute Kabel mit dem vergoldeten Kontakten nehmen, weißt du, bei den anderen Kabeln, da schleifen sich die Bits ein bisschen ab. Du meinst ja das Monster-Kabel, oder? Genau. Wir machen jetzt keine Werbung. Aber wie war das früher? Schallplatte und CD, waren die gleich teuer? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Zuerst waren die CDs teurer, einiges. Dann hat sich das irgendwann mal umgedreht. Aber im Prinzip mit der CD war es auch so, dass die Preise ziemlich nach oben gegangen sind. Daran erinnere ich mich noch. Die ersten DVDs, wo ich damals mir gekauft habe, das war, glaube ich, 1999 oder 2000 oder so, die waren ja damals bei 40 D-Mark oder so. Die 40, 50 D-Mark, die ersten DVDs. Boah, ist das teuer. Ich habe mal eine DVD gekauft für 35 Euro. Okay. Ja, doch. 40 Mark habe ich auch mal für eine DVD bezahlt. Das war damals Tron. Ja. Du solltest da in der Limit. Special Edition. Ja, genau, ja. Die wollte ich aber unbedingt haben und angeblich sollte es die nur einmal kurz geben, weil das verkauft sich ja eh alles so schlecht, so ein alter Film und so weiter. Aha. Naja. Liegt bei mir auch noch zu Hause, aber das gleiche Spielchen hat doch damals, da habe ich auch zugegriffen, das war Walt Disney mit diesem, wie hieß denn das nochmal, Phantasia, Special Edition auf VHS, nur einmal und nie mehr wieder. Naja, ich weiß nicht, also glaube ich, gibt es immer noch zu kaufen, das Teil. Das passt ja dann zu Tron, ist ja derselbe Verein gewesen, also Disney. Also im Prinzip müssten wir jetzt mal beantragen, dass die gesamte Medienindustrie einen Umweltschutzpreis kriegt. den haben sie doch nun wirklich verdient. Was die an Recycling betreiben, ich meine, wenn man dauernd neue Filme produzieren würde, was da an Umweltschutz stehen würde, dann nehmen sie immer wieder die alten und bringen sie auf einem neuen Medium raus. Das ist Umweltschutz pur, das ist Recycling. Also du meinst jetzt George Lucas und die Blu-ray Edition von Star Wars, das ist jetzt eigentlich Greenpeace Award irgendwie so. Ja, das muss man doch auch mal anerkennen, ne? Höchstes Level. Ich meine auch irgendwelche Schallplatten, die in den 70ern aufgenommen wurden, danach wurden sie 1:1 auf CD gepresst. Danach hat man gesagt, okay, wir machen da nochmal eine Special Edition draus und dann kam das digitale Remaster 1, digitales Remaster 2, die Super CD, wahrscheinlich demnächst noch irgendwie auf Blu-ray Audio. Du sprichst aber jetzt nicht von Alan Parsons, oder? Kannst du eigentlich nehmen, was du magst. Und ich wollte gerade sagen, und irgendwann kommt dann die Schallplatte wieder. Als Retro-Version. Meinst du, das kommt? Neuen Material. Die Schallplattenverkäufe ist, ich meine, da müsste ich jetzt genauer nachgucken. Also die Meldung ist schon ein bisschen länger hier, vielleicht ein halbes Jahr bis ein Jahr. Die Schallplattenverkäufe sollen in der Tat in den letzten Jahren wieder zugelegt haben. Und eigentlich kommen die neuen Alben auch alle als Schallplatte immer noch raus. Das habe ich auch mal gelesen, ja. Zum Teil, je nachdem, welcher Bereich es ist. Du wirst da so, glaube ich, weniger irgendwelche Volksmusik oder so auf Schallplatte, ne? Vielleicht ja. Clubmusik schon eher in der Ecke. Zum Teil gute Rockproduktionen hast du auch noch auf Schallplatte. Mhm, ja. Macht doch Sinn, finde ich. Jo. Ich kann das nicht mehr so beurteilen. Irgendwie ist das lang her, wo ich die letzte Schallplatte angehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir fest vorgenommen, mal wieder eine zu kaufen und dort einen Vergleich zu machen vom Sound her, aber ich habe es bisher noch nicht getan. Der Unterschied, denke ich mal, ist schon gewaltig. Also ich habe vor kurzem habe ich mir mal eine alte Alan Parsons CD wieder reingehört, original, und dann das gleiche Amazon MP3 Download. Das sind Welten dazwischen. Ja, also, gut. Das ist Moment. Ja schon komprimiert, ne? Moment, ich meine, da musst du natürlich unterscheiden, was wurde dort auf diese Schallplatte gepresst und was kriegst du als MP3-Download. Wenn du natürlich eine gute, alte, mit Liebe gemachte Schallplatte aus den 70ern hast, die nicht allzu abgenudelt ist, und dann eine schlampige Digitalversion, die am besten dann nochmal unprofessionell geremastert und komprimiert bis zum dort hinaus, da hörst du garantiert einen Unterschied. Aber im Prinzip das schlechte Image der CD kommt aus den Anfangstagen, weil da hast du noch nicht so die Technik gehabt und die Leute wussten noch nicht damit umzugehen und 16-Bit, das hat sich dann alles so ein bisschen summiert, schon in der Produktion, und daher kommt dann also so digitale Kälte. Ich würde mal sagen, wenn du heutzutage auf der digitalen Seite alles richtig machst, wirst du als Normalsterblicher überhaupt keinen Unterschied hören. Wage ich mal zu sagen. Aber das hast du in der Anfangszeit von der DVD auch gesehen. Ich weiß nicht, welcher Film das war, aber das war, da hast du MPEG-Artefakte ohne Ende gesehen. Und heutzutage ist das ja also auf DVD ja überhaupt kein Thema mehr. Oh, ich hatte letztens da wieder ein wunderbares Erlebnis. Da saß ich mit zwei Kollegen mal unten im Studio und da hatten wir es dann, genau, ich hatte einen Kunden, hatte ich einen Laptop und der hatte ein Blu-ray-Laufwerk drin, und um das zu testen, habe ich dann auch mal eine Blu-ray gekauft und da hatten wir es dann also auch von Filmqualität, und nee, es war, als ich mit HD-Fernsehen, genau, das war HD-Fernsehen, und da haben die dann gemeint, ich habe dann nur gesagt, also HD-Fernsehen brauche ich nicht unbedingt. Ich sehe da auch jetzt nicht so den Bedarf dafür. Und haben die gemeint, doch, HD, das braucht's unbedingt. Also das ist ein Riesenunterschied. Da habe ich eine DVD rausgeholt und da war dann so ein Blu-ray-Trailer, genau so rum war's. Und da haben sie dann gemeint, ja, guck mal hier, das ist doch ein super Bild, das ist richtig hochauflösend. Und ich dann so, DVD. Normale PAL-Auflösung. Und im Prinzip kannst du aus der DVD, wenn du dort alles richtig machst und sie richtig Mühe geben, kannst du da auch ziemlich viel rauskitzeln. Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Also ich muss aber mittlerweile sagen, dass ich auch ein Fan von Blu-ray geworden bin, weil man merkt den Unterschied, denke ich mal, erst dann, wenn man wirklich umgestellt hat. Das fängt mit so Kleinigkeiten an, dass du dann irgendwie eine Blu-ray siehst und du denkst dir, boah, das Raumschiff bricht gerade auseinander und du zoomst dann mal ein bisschen rein und du siehst dann wirklich, oder du siehst wirklich in diesen ja, in den Kammern, wo das Raumschiff auseinanderbricht, siehst du auf einmal Leute drin rumlaufen. Die hast du dann bei einer normalen DVD dann eben nicht mehr so gesehen. Also die Schärfe, die Tiefenschärfe ist dann noch da. Und also es ist schon ganz nett. Das stimmt schon, ja. Bloß der Unterschied ist, dass das Gehirn sich da relativ stark manipulieren lässt. Weil wenn du beispielsweise so eine HD-Filmchen oder Blu-ray-Filmchen dir anschaust und wechselst dann wieder zu deinem normalen, ich sag jetzt mal, Röhrenfernseher, sagst du, Gott, grottig, schlechte Qualität. Wenn du aber längere Zeit wieder vor der Röhre sitzt und dir das anschaust, merkst du dann nicht mehr, wie schlecht es ist, weil das Gehirn hat sich dann automatisch angepasst und es ist für dich alles wieder perfekt. Ganz genau, ja. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also das merkst du da wirklich dann nicht mehr. Aber es ist nett, wenn man es hat. Und naja, wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile angefangen umzustellen. Es gibt nur halt dann so ein paar Sachen, die mich halt ein bisschen ärgern. Also mein Blu-ray-Player, den ich zum Beispiel zu Hause habe, der ist ruckzuck gestartet. Ich weiß nicht, ob da ein Linux-System wird, mit Sicherheit unten drunter liegen. Nur wenn du dann eine Blu-ray einlegst, dann dauert das halt eine halbe Minute bis eine Minute, bis der Kopierschutz sich initialisiert hat und. Die Java Virtual Machine, die gestartet ist, noch unten drunter. Und dann kommen ja die obligatorischen Bitte nicht kopieren und so weiter Filmchen davor und eventuell noch Trailer, die man nicht überspringen kann. Und naja. Die FBI-Warnung in 35 Sprachen. Mhm. Ja, genau. Aber das ist doch der Popcorn-Modus. Da kannst du Popcorn, Kaffee und sonst irgendwas machen, nochmal auf die Toilette gehen und dann ist der Film dann auch soweit, ne? Genau. Aber das will ich ja zu Hause eigentlich gar nicht. Nicht? Nee. Das habe ich dann schon parat. Stimmt. Und dann will ich starten und nicht noch warten, bis da das... Nee. Diese Zwangsgeschichten da vorne dran, ich meine, wenn du da dann mal irgendwie es eilig hast, auf den falschen Knopf kommst, du bist schon halb durch, probierst dann doch noch mal ganz verzweifelt da irgendwie drüber wegzukommen und dann fängt er wieder von vorne an. Online-Portalen, wo sie dann immer Werbung davor schalten. Ich frage mich, welche Leute schalten dort Werbung? Ich meine, wenn ich denselben Werbespot da irgendwie zum 50. Mal gesehen habe, dann bin ich dieser Marke nicht mehr so ganz so wohlgewogen, wie als wenn ich ihn jetzt nur 2-3 Mal sehen würde und da was dazwischen kommt. Aber nein, es kommt immer wieder der gleiche. Wie schaut das eigentlich bei euch aus? Hab ich mir schon überlegt, wir haben jetzt zu Hause ungefähr so, also ich denke mal, wie der Durchschnitt, ich weiß nicht, was der Durchschnitt ist, aber so, wir haben 200-300 DVDs zu Hause. Und wir haben den Schritt in die HD-Welt nur nicht gemacht, weil ich einfach gesagt habe, nö, das muss noch nicht sein, aber irgendwann, denke ich mal, ist dann der Fernseher hinüber und wir müssen da mal wechseln. Aber wäre es dann halt ein Gag, dann die ganzen Filmstudios anzuschreiben und sagen, also wir haben da eine Lizenz von ihnen erworben auf DVD und wir würden das gern gratis gegen eine neue Lizenz auf Blu-ray wechseln, ob sie uns die entsprechenden Datenträger nicht einfach zuschicken könnten als Tausch gegen die DVDs. Meinst du, das geht durch? Rein vom Logischen her gesehen, wenn du einen Film gemacht hast und ich dich anschreiben würde, ich hätte den jetzt gerne als Blu-ray, gewisse Kosten fallen da schon an. Ich meine, sie sagen ja hier Update, wollen wir nichts von hören. Sie sind ja eh ein Raubkopierer. Das sagen wir ihnen ja am Anfang jedes Films. Und sie machen das im Prinzip wie ein Abmahnanwalt, ne? Der sagt, ich will jetzt hier 1.000 Euro haben oder so für diesen Schriftsatz und das dann jeder bezahlen, den kriegt. Weil Produktionskosten fallen schon an, aber sie lassen sich sehr, sehr teuer bezahlen. Ne? Aber so ein Upgrade-Bonus, dass du sagst, okay, du schickst jetzt die alte DVD hin und kriegst dann für, sag ich mal, 80% günstiger dann die Blu-ray? Naja, Machen sie garantiert. Plus Shipping and Handling. Und das kostet dann extra. Nee, weil du hast ja eigentlich die Lizenz, glaube ich. Du hast nur eine Lizenz gezahlt und du hast jetzt einfach keinen DVD-Player mehr und du möchtest ja jetzt weiterhin dieses Content anschauen und ja, also, oder sie schicken dir den DVD-Player zu. Kommt wahrscheinlich auf die Anzahl der DVDs an, die du angibst. Ja, 200 Stück, dann kriegst du einen DVD-Player gratis. Genau. Jeder angefressene Filmfreak hat ja mindestens 3 DVD-Player. Für jeden Länderkot einen. Ach so. Aha, also in der Schweiz gibt es das einfach auf global, also da hast du keine Länderkots. Kannst du das ja quasi ändern? Oh. Seien Sie vorsichtig, was Sie da sagen. Das darf es ja gar nicht geben. Ja, wir sind nicht in Deutschland. Wobei, da muss ich sagen, leider weiß ich auch die Quelle nicht mehr. Ist jetzt auch schon wieder 1-2 Wochen her. Habe ich erst gelesen, dass die Studiochefs tatsächlich sagen, sie wollen in Zukunft auf der Blu-ray, auf den Region Code überall weltweit verzichten. Habe ich auch gelesen, ja. Macht Sinn, oder? Das ist Quatsch. Also wirklich, das künstlich einzuschränken ist wirklicher Blödsinn gewesen. Wenn ich mir in den USA einen Film kaufen will, dann. Es gibt sogar einen Region Code, ich weiß nicht mehr, welcher das war. 7, glaube ich, den kannst du nur im Flugzeug anschauen. Ja, ja, man kann es schon irgendwie nachvollziehen, wie das mal gemeint war, aber es ist letztlich totaler Irrsinn, oder? Weil im Prinzip ist es schon so, dass die ihre Vertriebsrechte regional aufgeteilt hatten und dass das also von der Legacy her schon irgendwie damals so organisiert war, aber für heutzutage geht das einfach nicht mehr. Und ich meine, man sieht ja, wo es hinführt, wenn eine Firma wirklich sagt, wir starten einen Film in einem Land und dann kommt das nächste, damit die Stars da auch schön rumreisen können bei den Premieren. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Sowas nennt man dann, glaube ich, auch Globalisierung oder so, ne? Aber was ich zum Beispiel einfach schade finde, das ist ja immer noch so, ich bin jetzt ein sehr starker Fan von japanischer Musik. Und wenn ich jetzt in iTunes Store, also jetzt beispielsweise im Schweizer, japanische Musik hören will, wird schwierig. Ich muss quasi den Shop wechseln, aber das will ich gar nicht. Ich will ja in der Schweiz die Musik kaufen. Und das bei Amazon kann ich mir jetzt ganz gemütlich einfach die CDs bestellen. Aber wieso geht das nicht bei diesen MP3 oder AAC-Content? Weil die Land für Land und hier in der Schweiz ist ja noch ganz lustig, auch noch für alle 3 Sprachen, sprich Romanisch ja nicht, aber die anderen Englisch auch noch einzeln Verhandlungen führen müssen. Das ist gleich wie bei den Filmen, das ist sowas von idiotisch. Aber wieso kann ich es dann einfach bei Amazon in UK oder Amerika kaufen? Weil die verschippen dürfen. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber wenn es halt eben auf ein Land bezogen ist, und da geht es ja nachher um die IP, was das Gerät hat. Haben die schon mal was von Proxys gehört? Anscheinend benutzen das zu wenige Leute. Ach, da hat irgendjemand mal ein Schild drüber geklebt, ist illegal, und danach macht es keiner mehr. Und dann. Genau. Okay. Die meisten wissen doch gar nicht, wie das funktioniert. Das kommt noch dazu, ist ja nicht unbedingt das Einfachste für so einen Durchschnittscomputerbenutzer oder Media Center Benutzer. Da habe ich aber letztens mit den Ohren geschlackelt. Ich habe da einen uralt Kollegen mal wieder getroffen und der hat computertechnisch nicht so 100% die Ahnung, aber der hatte da seinen Proxy und hat dann mal schnell umgeschaltet. Ach, YouTube macht wieder blöd. Schwuppdiwupp, USA-IP. Und dann ging, nicht schlecht. Der hat einfach aus der Not einfach was gesucht und dadurch wurde dann mit der Materie dann vertraut. Dass der Allgemeinbürger das nicht peilen würde. Es gibt ja genügend Blogs, die posten, wie man auf einer Apple TV oder Boxybox oder was auch immer einen amerikanischen Proxy zum Laufen kriegt, damit man nachher über Netflix rein kann, etc. Ja, aber die werden doch dann von Sony verklagt, oder wie war das? Werden die? Wusste ich nicht, habe ich nichts gehört. Ja. Sony hat ja da einen verklagt, der für die PlayStation 3 da irgendwie diesen Linux-Hack veröffentlicht hat. Lang, lang ist es her. Das sind ja schon Wochen her. Also das ist ja im Internetzeitalter, das sind das ja schon Jahre. Ja, ich stehe halt auf Retro. Also das heißt, wenn du auf Retro stehst, dann hast du ja dann auch früher, hast du auch diesen Fingerzeig am Straßenrand gemacht, um bei anderen Leuten mitzufahren, oder? Das ist, glaube ich, in meiner Studentenzeit ein-, zweimal vorgekommen, ja? Wie zufrieden warst du mit diesem Fingerzeig-Service? Doch, sehr. Hat mich von A nach B gebracht. War eine nette Unterhaltung. Keine Komplikationen. Gerne wieder 5 Sterne. Es gibt ja jetzt einen neuen Service, der das quasi ja elektronisch macht. Also da kann, glaube ich, Tim dazu was erzählen, oder? Genau. Da ist ein neuer Service gestartet, und zwar Flink. Das ist aus einem Uni-Projekt raus entstanden. Und die Idee bei Flink ist einfach dabei, das Ganze jetzt endlich mal in eine Ebene zu bringen. Jeder hat heutzutage ein Smartphone, und das damit zu kombinieren. Also im Moment sieht es so aus, dass man das mit dem iPhone benutzen kann. In Zukunft soll dann Android und eventuell auch noch andere Systeme hinzukommen, wie zum Beispiel auch Navigationsgeräte. Und die Idee ist dahinter, man gibt halt seine Fahrten ein, genau wie bei einer Mitfahrzentrale im Netz. Und zusätzlich kann man das halt auch alles direkt mit Smartphone machen. Wenn ich jetzt eine bestimmte Strecke fahre, wird eine Routenplanung vorgenommen. Es wird geschaut, ob in der Nähe eventuell jemand mitfahren möchte. Man bekommt dann angezeigt, hier, da ist jemand, der fährt in etwa da lang. Und der Fahrer bekommt dann zum Beispiel angezeigt, du müsstest jetzt mal wegen 5 Minuten Umweg fahren, um den und den mitzuholen. Wenn man eine Anfrage bekommt, willst du das annehmen? Ja oder nein? Dann kann man es natürlich auch ablehnen. Entsprechend über das über den Navigationsteil in dieser Smartphone-App direkt da lang gelotst und kann denjenigen dann mitnehmen. Also es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Bisher haben die mit 5000 Leuten, glaube ich, eine Beta-Phase gehabt. Wie gesagt, es läuft auf dem iPhone, war, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Raum, Friedrichshafen. Ich glaube, da war es erstmal beschränkt drauf, und hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Gerade wenn das tatsächlich auch mal in Navigationsgeräte reinkommen könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da den einen oder anderen dann mal mitnimmt. Ein bisschen sicherer, wenn sie dort eine Überprüfung machen, ob auch derjenige ist. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich da jetzt derzeitig auch noch kritisieren würde. Das Ganze ist wie ein soziales Netzwerk angelegt. Das heißt, wie bei den ganzen sozialen Netzwerken, ich habe wieder Freunde und die haben wieder Freunde und so weiter. Und darüber sollen dann Bewertungen gegenseitig angegeben werden. Derzeitig ist aber so, du kannst dich anmelden mit einem beliebigen Benutzernamen, mit einer beliebigen E-Mail-Adresse und dementsprechend auch mehrere Accounts anlegen und dann auch entsprechende Bewertungen abgeben und so weiter und so fort. Da würde ich mir tatsächlich vom Flink noch wünschen, dass irgendwie eine Verifikation, eine Prüfung dann durchgeführt würde. Wie zum Beispiel bei Twitter gibt es ja diese Verified User. Sonst steht dann auf einmal ein Wikipedia-Ausdruck am Straßenrand. So ist es nämlich. Cool. Die digitale Welt und ihre Tücken. Aber wäre das denn für euch eigentlich auch so eine Alternative? Ich meine, Bernie, du, wenn du ja auch schon ordentlich getrennt bist. Naja, so viel nicht. Das war damals halt, ich habe mitten in der Pampa studiert, und wenn da dein Auto gestreikt hat, hattest du ein Problem. Jo, das ist klar. Dann hast du halt den Daumen in den Wind gestreckt. Und das hat eigentlich für die wenigen Male, wo ich das da gemacht habe, sehr, sehr gut geklappt. Ich meine, ich habe auch schon Leute mitgenommen. Aber das ist dann immer so, du siehst jemanden, guckst dir die Umgebung an, sagst, passt schon, und dann kann man sowas machen. Diese Möglichkeit hast du natürlich digital nicht. Das ist richtig, genau. Stimmt, ja. Kannst du dem sein Profil nicht anschauen, so die Bilder? Ja gut, ja, vorausgesetzt, sicherlich. Das Profilbild ist natürlich das von demjenigen. Genau, wenn es nach irgendeinem Import aus dem Garfield Bildersuche ist oder was anderes, ja. Bilder sind sehr, sehr geduldig. Genau. Aber es ist auch immer eine gewagte Sache. Also ich bin jetzt einmal nur mal mit diesem Fingerzeig gereist, und das war damals notgedrungen. Ich war da auf dem Musikfestival, und es war relativ Naja, also schlammige Gegend und so. Und ich bin dann da zurückgelaufen und habe mich dann da mitnehmen lassen. Und ich sah sehr mitgenommen aus. Aber in doppeldeutigen Sinne, um die Person hat mich mitgenommen und fand das cool und hat es öfters gemacht. Also da ist schon Vertrauen, was da sein muss. Und ich denke mal, in der wirklichen Welt ist das Vertrauen, da siehst du mehr und hast mehr Interaktionen als in so eine App. Aber ich muss sagen, die Idee finde ich cool. Ja, eben entsprechend, was du jetzt gerade sagst, bei so einem Festival, das genau an dieser Stelle würde sich ja anbieten, wenn man da steht man mit seinem Smartphone und sagt, ich möchte von da nach da und das Ding sucht mir automatisch dann über die Server eine Mitfahrgelegenheit. Und wenn dann die Bewertungen noch passen, Und wäre das das Smartphone entsprechend. nicht geklaut worden ist. Richtig, genau, das kann ja auch dann noch passieren. Und die Geschlechter dann noch kompatibel sind und so, dann passt das ja, oder? Genau. Weil ansonsten, ich stelle mir das gerade so schön vor, als erstes, wenn du auf diesem Festival dann bist und nicht so ganz so der feine englische Gentleman bist, sagst du, okay, jetzt habe ich ein Smartphone, jetzt brauche ich nur noch ein Auto, das bestellen wir uns hier mal schnell. Und es war dann natürlich der Besitzer des Smartphones. Naja, es ist nicht ganz ohne. Aber ich würde mal sagen, wenn man sich dort ein bisschen Gedanken macht, müsste man eigentlich auch ein Modell finden, was auf der digitalen Ebene funktioniert. Ich denke auch, ja. Also hat Potenzial, würde ich sagen, ja. Also was natürlich bei so einer ganzen Geschichte auch wichtig ist, dass du eine kritische Masse findest. Also es bringt nichts, wenn das jetzt bei den 5000 Leuten verteilt über ja, halb Europa dann bleibt, sondern wenn da dann ordentlich viele zusammenkommen. Das ist dann so ähnlich, also quasi wie dann die Verbreitung von Mobility Car in der Schweiz, also wo du einfach dann mit einem Badge ein Auto dir an einen Bahnhof holen kannst und dann von Punkt A nach B fahren kannst. Aber da lohnt sich das halt nur dann auch, wenn halt du die kritische Masse überschritten hast. Genau, ja. Ja, also das Beste, in dem Zusammenhang, es gab einen Hacking-Skandal bei News of the World und Hacking ist ja ein sehr ernsthaftes Problem, weil selbst im Pentagon und bei der Citigroup sind auch Opfer von Hacking geworden und da muss man jetzt endlich mal was gegen tun. Aber Ups. vielleicht war diese Hacking-Angriff auf diese Zeitschrift Sun eigentlich eine Werbung für Twitter, oder? Halt. Moment. Sind wir da im selben Film? Wer hat gehackt? Und wer Also wurde gehackt? die Das hat Frage. Fox nämlich mal kurz durcheinander gewürfelt, ne? Aha. So Opfer und Täter, ne? Weil im Prinzip wie sind die, Lutz-Security-Gruppe da oder Hacker-Gruppe, die hat ja im Prinzip dann diese Sun-Seite gehackt, wobei Sun ja im Prinzip wieder die Telefone gehackt hat, okay, aber sie haben ja dann weitergeleitet auf ihren Twitter-Account. Glaube ich jetzt nicht, aber Moment nochmal zurück. Hat die Sun auch irgendwas abgehört oder war das nur News of the World? Ich habe das so genau jetzt nicht verfolgt. Also News of the World ist ja Part, soviel ich weiß, oder Teilbereich von Sun oder so, oder? Also Murdoch lässt grüßen. Also Murdoch hat Ja, ja ja. Sun und News of the World und die haben alle im Prinzip prominente Leute auf ihren Telefonen und so weiter, glaube ich, Diana lässt grüßen, abgehört und da gab es dann diese Konstellation. Und ich weiß nicht, was der aktuelle Stand da ist. Also da ist ja momentan ein Land in Aufruhr, wenn man so schön sagt. Warum eigentlich? Ich meine, derjenige, der es gepetzt hat, ist doch schon tot. Dummer Zufall. Passiert öfters in Großbritannien, habe ich so das Gefühl. Thank you. Bye.